fast wie eine Kulisse aus einem alten Schwarz-Weiß-Film erscheinen. Pünktlich um 10 Uhr fuhren Justus, Peter und Bob mit dem Fahrstuhl in den dritten Stock hinauf. Hallöchen und guten Morgen. Hallo. Guten Tag.